hallo, liebe Leute. Hier ist er wieder, der Museumbug, der lauschigste aller Museumspodcasts. Und was passiert da überhaupt? Da gehen nämlich der Jörg, das bin ich, und die Martha. Und der Matthias. Wir drei gehen nämlich in Museen und danach treffen wir uns und essen wir ein bisschen was und danach podcasten wir dann über die frischen Erinnerungen, die wir an die Ausstellungen hatten. Und das ist das Konzept des Museum Bug. Und normalerweise, wie unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen, sind wir ja in Berlin unterwegs. Heute haben wir tatsächlich mal eine kleine Exkursion hinbekommen. Und heute sitzen wir hier in so einem ziemlich großen Raum und ist halt auch so ein bisschen in Hamburg. Ja. Es ist faszinierend. Normalerweise machen wir Berliner Hinterzimmer unsicher. Ja. Und jetzt ganze Hörsäle hier werden für uns reserviert. Es ist fantastisch. Es ist ein riesen Hörsaal, in dem wir hier sitzen. Und genau, vielleicht kann man schon mal sagen, wo wir eigentlich sind. Wie heißt das Museum nochmal? Oh nein. Nein, das ist Museum für Geschichte Hamburg. Nein, Museum für Hamburgische Geschichte. Ganz genau, das ist nämlich meine Schwierigkeit auch die ganze Zeit gewesen. Museum für Hamburgische Geschichte. Genau. Aha. Ja, und weswegen wir hier sind und wie es uns gefallen hat und so, das können wir ja gleich mal besprechen. Aber wollen wir vielleicht kurz noch, haben wir noch Bedarf, über andere Themen zu sprechen? Berichte aus den Abteilungen, was ist in der letzten Zeit so los gewesen? Leute, erzählt mal ein bisschen, mache ich mal gerade was anderes. Nicht super verrückt, das sollen wir schon auf das Feedback zur letzten Folge eingehen noch. Zu unserer Folge über die neue Nationalgalerie. Ich finde, wir könnten das eigentlich mal machen. Da kam nämlich schon eine Rückmeldung zurück. Das Zitat, es ist nicht alles IKEA. Das fand ich eigentlich ganz schön. Musste erst nachdenken, auf was es sich bezog, und zwar auf unsere Schlauchkritik. Ist das Stichwort. Ja, stimmt. Weil wir gefordert haben, wir waren ja in der neuen Nationalgalerie und wir haben uns regelmäßig ein bisschen verlaufen oder wussten nicht so genau, wo es lang geht und hatten, glaube ich, gefordert, dass es so ein bisschen so ein rundgangmäßiger wird. Ja, ne? Zur Unterstützung der Besucher, die sich vielleicht mit Kunst und so sowieso nicht so sicher sind. Zum Einordnen, so chronologischen Einordnen. Ja, genau. Ich bleibe dabei. Schlauch ist gut. Ja, das war die Britta hatte uns ja einen Kommentar geschrieben und der war schon ein bisschen kritisch und ich glaube, also ich finde, mir hat das sehr gut gefallen. Ich finde, ey Leute, wenn ihr das hört und bitte mehr solche. Und lasst euch nicht davon abschrecken, dass wir dann sagen, ja, das interessiert uns nicht. Genau, wir wollen doch schon auch. Nein, ich finde es schon wichtig zu sagen, warum braucht man das? Ja, also warum fordern wir das? Oder haben gesagt, das hätte uns geholfen. Ich überlege mir halt immer gerade, wenn man da so reingeht und man wird so man steht vor dieser ganzen Kunst und man kann es überhaupt nicht einordnen und eben noch nicht mal in so einem chronologischen Kontext, dann ist es einfach nochmal schwieriger, einen Zugang zu bekommen. Also ich finde alles, egal ob es jetzt IKEA-mäßig ist oder mit ganz viel Anfassen und was, aber alles, was einem hilft, einen leichteren Zugang zu Kunst, zu Geschichte, zu irgendwelchen komplizierten Themen zu bekommen, ist hilfreich. Ja. Ja, das ist einfach meine Meinung. Nee, sie hat, also, ja, es war ja nicht, also es ist IKEA, da ging es um die Wegeführung. Nee, es war irgendwie, glaube ich, irgendjemand meinte noch so, als wir da über diese ganzen Skater-Sachen gesprochen hatten, dass man ja auch irgendjemand von uns war das. Ich glaube, Matthias, wink, wink, dein Schnatsch, ich glaube, das warst du. Dass man irgendwie die Glaswände ja irgendwie austauschen könnte oder so. Und das fand Britta halt auch irgendwie sehr, sehr doof und wenig informierte Aussage. Und da muss man aber vielleicht auch einfach mal sagen, ey, das ist aber auch wiederum der Museumbug, ne? Ja, wir gehen halt irgendwie. Ja, da sind wir so. Nee, überhaupt nicht, leider. Das ist halt einfach der Wesenskern. Wir latschen halt einfach durch Ausstellungen und danach sagen wir halt einfach, es ist halt einfach total subjektiv alles gefärbt und dann, ne, und dann trinken wir ja auch Alkohol dazu und so. Britta, tut uns leid, dass wir nicht so viel gutes Wissen da voranbringen konnten, aber. Ja, das sind nun mal die Museumskäfer. Ne? Ja, jetzt haben wir ja gar nicht so viel Alkohol, jetzt haben wir unser Alsterwasser. Ja, sollen wir stimmt, wir müssen eigentlich mal Alsterwasser anstoßen. Wir müssen anstoßen mit unseren Thermoskannen. Ah, lecker Wasser. Mm. Genau, also es gab wieder vielerlei Kommentierungen unserer Folgen. Gab's sonst noch irgendwie was mit dem Museum Bug so passiert ist in der letzten Zeit? Oder euch? Nee. Nö, nicht wirklich. Nee. Aber ein bisschen Winterschlaf. Aber ich finde, dafür, dass es zurück war, ist das hier heute natürlich ein richtiges Highlight. Ja. Ich meine, wir trauen uns ja immer nur selten aus unserer kleinen Berliner Höhle heraus. Aber wenn wir es tun, dann wird es meistens spektakulär. Sie unsere Martha Herford-Folge zum Beispiel. Auch ganz toll. Und wir haben uns ja auch vorgenommen, jetzt öfter so Exkursionen zu machen. Ne? Also mir schwebt ja irgendwie so ein bisschen vor, habe ich mir heute Morgen so gedacht, im Bad, als ich mir gerade die Zähne putze, vielleicht einfach mal so jede zweite Folge mal ein schönes Exkursionchen machen. Du hast ja was vor. Ja. Reicht dir Berlin einfach nicht mehr, ne? Nee, Berlin ist mir so einfach abgenügt. Zu eng geworden. Ja. Auch so museumsmäßig. Da, haben wir schon alles erlebt. Ja. Der Jörg ist so ein Weltmensch auch. Ja, ne? ja. Aber Hamburg ist ja auch das Tor zur Welt, ne? Ja, oder? Auch Tor zur Welt. Das ist eine schöne Überleitung. Ich merke schon, ihr wollt über Hamburg reden. Die ganze Zeit nach Hamburg. Ja. Hamburg. Hamburg ist so cool. Wir hatten sprecht darüber, Hamburg. Ja, ich lehne mich hier zurück. Wir hatten schon Probleme damit, zu überlegen, in welches Museum wir gehen. Ja. Deswegen an alle Hamburger, wir gehen auch gerne nochmal nach Hamburg, weil hier gibt es so viele coole Museen. Ja, wir hätten natürlich irgendwie ins Deichtorhallen gehen können, ins Museum für Kunst und Gewerbe und so diese ganzen großen Adressen, sag ich mal. Aber wir haben uns hier für das Museum für Hamburgische Geschichte entschieden. Es ist ja auch, es schließt sich so ein bisschen der Bogen, der Kreis schließt sich, sagt man. Der Schlauch. Der Schlauch schließt sich. Denn ich meine, es ist Folge 30 so. Ja. Ist ja so ein, wir haben überlegt, ob das überhaupt ein Jubiläum ist oder nicht. Ja, weiß ich nicht. Da können wir nochmal mit Wasser anstoßen. Cheers, Leute. Nichtsdestotrotz, die erste Folge, die wir aufnahmen, ist die Folge über das. Dazu mal. Ist schon ein bisschen her jetzt auch. Ist über das Märkische Museum gewesen. Und das ist ja das Stadtmuseum von Berlin. Mhm. Und so ist ja jetzt hier das Museum für Hamburgische Geschichte das Stadtmuseum von Hamburg. Mhm. Genau. Richtig, das hast du gut beschrieben, Matthias. Das ist schön beschrieben. Damit, ich finde das einen kleinen Applaus wert. Es hört sich hier total der ganze, an. Ne? Der ganze Hörsaal jubiliert, alle stehen auf den Stühlen, Tischen. Ja, genau. Und wir haben uns das rausgesucht bei der großen Auswahl, die es wirklich gab. Und ich bin ganz glücklich eigentlich mit der Auswahl. Ich auch. Das hat Spaß gemacht. Schon allein, dass wir hier einfach nur so hingeschlendert sind vom Bahnhof. Ja. Aber das hört sich jetzt so an, als hätten wir so voll die mega Recherche und alles so betrieben. Haben wir auch. Ja. Ja? Ja. Naja, aber man muss auch noch dazu sagen, auch die liebe Nora, die arbeitet auch hier, die wir alle kennen und schätzen. Und das war auch wiederum eine willkommene Gelegenheit, um irgendwie Nora nochmal wieder zu sehen. Und dann deswegen sind wir auch, es war auch ein Grund. Also wenn nicht überhaupt der größte. Das war der größte Grund. Auf jeden Fall. Aber ich bin schon sehr begeistert. Man kommt hier in Hamburg an oder eben ist schon in Hamburg. Und wir sind dann so schön auch von Matthias geführt worden durch den Planten und Blumen. Vorbei an Planten und Blumen und dann aber vor allem eben durch die ehemalige, wie wir gelernt haben in der Ausstellung, durch die ehemaligen Wallanlagen sozusagen, entlang eines kleinen Parks, ganz am Anfang noch an der Alster vorbei, ganz malerisch gelegen und dann langsam hier schön auf das Museum zu. Im Hamburger Niesel. Malerisch gelegen? Wir sind doch die ganze Zeit an so einer Hauptverkehrsstraße entlang gelaufen. Ja, die habe ich ausgeblendet. Ach so. Nee, aber danach sind wir doch im Park gelaufen. Ja, das stimmt, ja. Ja, und dann schön durch den Hamburger Nieselregen. Ja. Und dann ist es hier nämlich, also ist es so mitten in diesem Park, oder? Ja, das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Also allein jetzt so als Anreisender, der hier nicht wohnt, dann einfach da so schön hinlaufen zu können, finde ich super. Ja, finde ich auch. Und dann müsst ihr euch vorstellen, in diesem Park ist dann so ein riesiges Gebäude. Ja, aus so dunklem Ziegeln gebaut. Ziegelstein, Backstein. Und mit so einem, sieht man aber nicht so, ne, dieses Dach, dieses Glasdach. Nee, es gibt einen Innenhof, den man von außen gar nicht so wahrnimmt, den wir leider nicht besuchen konnten, weil, da ist das Café aktuell drin und das war irgendwie zu. Aber man bekommt aus verschiedenen Winkeln quasi beim Museumsrundgang einen Blick auf diesen Hof und das sieht wirklich toll aus. Und das ist so ein Gebäude aus dem, von wann ist denn das? Ja, wenn man das jetzt wüsste. Ja, es ist bestimmt so 19. Jahrhundert irgendwas. Ja, auf jeden Fall historistisch gebaut. Ja. Aber ihr müsst euch vorstellen, also mit Türmchen, mit großen hohen Fenstern und einer großen Tür und man kommt rein und es ist alles eine große Eingangshalle und mehrere Freitreppen führen dann so in die einzelnen Etagen. Genau, und es ist auch, um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, so institutionell, also es ist auch Teil einer Stiftung, ne? Also okay. Und diese Stiftung heißt Stiftung Historische Museen Hamburg und da ist halt das Museum für Hamburgische Geschichte drin, aber es gibt auch noch weitere Einrichtungen, zum Beispiel das Altona-Museum oder das Museum der Arbeit und so weiter und so hier fort. Hier steht 1913 und 1922 ist es gebaut. Ah ja, dann lag ich ja knapp daneben. Naja, auf jeden Fall sind wir dann reingekommen und haben dann unsere riesen Rucksäcke, die wir hatten, ja, weil wir ja aus eine weite Reise hinter uns hatten, abgegeben und sind dann diese Freitreppen hochgegangen, weil wir uns erstmal den Rundgang durch die, den historischen Rundgang durch die Hamburger Geschichte angucken wollten. Aber das war nicht schon ganz schön. Wir kamen so rein und dann erstmal, wo gehen wir denn jetzt überhaupt hin? Was gibt's denn hier eigentlich? Es war klar, es ist irgendwie Stadtgeschichte, aber ja, es gibt halt verschiedene, also nochmal Spezialabteilungen und Ecken. Da sind wir auch nicht beraten worden. Man hat das uns nochmal alles erklärt im Eingangsbereich von einem Kollegen vom Wachschutz. Und der hat uns dann auch gewiesen. Und wir haben uns dafür entschieden, tatsächlich mit dem Klassiker anzufangen, eben mit der Stadtgeschichte. Genau. Und wir sind schon so ein bisschen Rundwegfanatisch, das stimmt schon, da hat Britta schon recht. Dann waren wir nämlich schon wieder so ein bisschen, standen wir vor der vor zwei Türen, wobei an beiden Türen stand hier Rundweg. Und dann hatten wir aber den schlauen Matthias, der gesagt hat, über der einen Tür steht Reformation und bei der anderen Tür stand irgendwas mit Hammerburg oder so. Und dann haben wir ganz toll daraus geschlossen, dass wir mit der anderen anfangen müssen, weil das ist vor 1500. Und deswegen sind wir dann richtig gewesen. Du, Martha. Ja. Ganz kurze Zwischeneinlage, ne? Ja. Die Folge, die ist aus vielerlei Gründen besonders. Es ist nicht nur die 30. Folge, sondern wir sind auch in einem Museum, in dem Matthias noch niemals zuvor gewesen ist. Stimmt. Genau. Ja, also. Ja. Aber er ist ganz intuitiv an die Sache rangegangen. Ja, genau. Ja. Und dann sind wir eben da rein und man stand direkt in so einem Schiffsbauch. In der Kogge. Das war super. Das war das Beste, wie man irgendwie in die Ausstellung fallen konnte, indem man direkt in so einen Nachbau einer Kogge, genau, in so einen Schiffsbauch reingehen konnte. Ja. Ja. Also super. Ach, wir müssen vielleicht dann noch vorher was sagen. Und zwar haben wir ja, weil wir Insider-Informationen haben, haben wir erfahren, dass die Dauerausstellung, die wir ja jetzt besprechen, überarbeitet wird. Ja. Und deswegen will ich an dieser Stelle auch schon mal sagen, dass wir ganz bestimmte Dinge unbedingt bei der überarbeiteten Dauerausstellung haben wollen. Nämlich zum Beispiel Liste sowas gemacht, wie die Kogge. Ja. Genau. Ja, also solche Dinge sind super toll. Definitiv. Genau. Da fällt man direkt in so eine Inszenierung rein und ist aber auch, man kann das dann auch begehen und ist Teil dieser Inszenierung. Und dann saßen wir da so ein bisschen im Halbdunkel in der Kogge rum, ne? Und haben uns gedacht, ach, jetzt können wir erstmal Beine hoch und wobei, das fand ich eigentlich ganz spannend, dieser erste Raum, in dem wir da waren, also der in der Mitte quasi dieser Teil der Kogge ist, in den man rein kann. Was ist denn eigentlich eine Kogge? Eine Kogge für unsere Unbedarften. Ein Handelsschiff. Ein bauchiges Handelsschiff. Ein mittelalterliches Handelsschiff. Jo. Sagen wir das mal so. So kann man das sagen. Gut. Und hatte das immer nur ein Segel? Hat ein Segel. Genau, und das war irgendwie das habe ich da gelernt. Dann das Problem war, wenn es dann von einer Richtung kam, nur der Wind, das war ein Problem. Da musste man nämlich wirklich ankern und warten, bis der Wind sich gedreht hat. Also wenn der Wind eben von der ungünstigen Seite kam. Und dann konnte man erst weiter segeln. Und ich glaube, das war auch der Rumpf, der war noch nicht so aquadynamisch gebaut. Und da nenne ich das jetzt einfach mal. Ich bin ja Hobby Aquadynamik-Schiffsingenieur. Ich glaube, das war so, dass die dann auch, dass sie nicht so richtig gut segeln konnte, wie es andere dann später von. Egal. Was ich eigentlich sagen wollte, also dieser erste Raum, der ist ja gar nicht so groß, der Raum. Ja. So. In der Mitte diese Kogge, man fällt wirklich so, eine Tür auf, man fällt so rein und denkt so, huch. Und links und rechts davon merkt man aber, sind sehr, ich behaupte mal, alte Ausstellungsteile, sehr klassisch. Ja. Super lange Texte, so archäologische Funde, irgendwelchen Vitrinen an der Wand. Es gibt noch eine Kinderspur mit Texten, die ich deutlich besser finde als die. Ich habe auch nur die Kinderspur gelesen. Genau. Und stimmt gar nicht, ich habe dich auch andere Texte lesen sehen. Ich habe versucht, sie zu lesen, aber sie waren einfach zu klein gedruckt. Ach so. Stimmt, ja. Aber auf jeden Fall, dieser erste Raum, der ist sehr symptomatisch, finde ich, für die ganze Ausstellung im Haus. Weil die auch von der Modernität unterscheidet sie sich einfach massiv. Also du bist in einem Bereich, da denkst du, oh, die ist letztes Jahr überarbeitet worden. Dann gehst du ein Stück weiter, denkst, oh nee, das sieht irgendwie jetzt wieder älter aus. Und so setzt sich diese ganze Ausstellung irgendwie zusammen und du kannst dir gar nicht so richtig sagen, was eigentlich von wann ist. Ganz komisch. Also diese ersten Räume, im Grunde zog sich das ja bis zum Auswanderung. Bis zu dieser Auswandererzeit fand ich, dieser Stil war eigentlich immer so, man hat ganz, ganz viel Text an den Wandtafeln, den habe ich mir gar nicht durchgelesen, ja, und ganz viel Text an den Objekten, und zwar wirklich so in, ich schätze jetzt mal in 10 Punkt, ich weiß es nicht, und das kleiner Englische Teil. Dann noch kleiner und das konnte ich mir alles gar nicht durchlesen. Das finde ich auch viel zu viel. Also das ist einfach viel zu viel. Aber immer zwischendurch total die Highlights wie diese Kogge oder auch so, was ich auch mega toll finde, zog sich auch durch die ganze Ausstellung diese ganzen Modelle. Und da war in diesem mittelalterlichen Raum zum Beispiel dieses Modell, ein Teil von einem Stadtmodell, wo diese Häuser von diesen Mühlen, am Fluss gezeigt wurden oder auch. Also so Dioramen sind das. Ja, Dioramen, genau. Diese Dioramen, die sind super toll, weil es ist irgendwie so, man hat so einen Blick, es ist kein Bild, es ist kein Film, es ist wirklich so eine kleine Welt, in die man guckt. Das finde ich was ganz Eigenes, und es ist auch in Kombination mit dann Teilen, die man richtig begehen kann, so, man kann sich das so richtig vorstellen. Also ich könnte jetzt in so ein Diorama eintauchen. Kann ich viel besser, finde ich, als in eine Zeichnung oder in einen Film auch. Da kann ich nicht so eintauchen wie in so ein Diorama. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall, das klingt jetzt auch schon wieder ein bisschen wie ein Fazit, aber ist es eigentlich nicht. Eins der mega Stärken, ne, vom Museum für Hamburgische Geschichte, eben halt die ganzen Modelle. Ja, aber also, das Schöne ist, dass sich das eben von Anfang bis zum Ende so durchzieht. Deswegen würde ich das schon gerne jetzt schon erwähnen. Also dass es eben so eine Art von Aufbau ist, dass man immer so einen Raum hat, wo man reingehen kann, Dioramen hat. Also Dioramen, müsst ihr euch vorstellen, sind jetzt nicht ganze Stadtmodelle, aber Teile von Gebäuden oder von Werkstätten, in die man so reingucken kann, die auch so manchmal so aufgeschnitten sind in einer Seite, wo man dann sehen kann, wie die Leute arbeiten. Und Figürchen alles, und ja, so. Alles in Miniatur und so liebevoll gemacht. Also die waren wirklich alle so liebevoll gemacht. Und dieses erste im Mittelalter, das hat mich wirklich total beeindruckt, wo du gesagt hast, das wäre noch cool, wenn es sich bewegen würde natürlich, ne? Dass die Schiffe da auf der einen Seite oder die Boote auf der einen Seite ankamen, dann die Waren eben zum Schmieden oder auch zum Mehlmahlen oder so dahin gebracht wurden und dann wieder aufs Schiff geladen wurden. Das war sehr lebendig, finde ich, obwohl es eben statisch ist. Jetzt habt ihr aber auch schon angesprochen, diese szenografisch nachgebauten Räume, also ob das jetzt dieser Bauch der Kogge ist, der da nachgebaut ist, oder auch vielleicht auch nur im Kleinen, also irgendwie bei der Reformation war so eine Ecke, das war so wie so eine Kirche gemacht und man kam dann irgendwie rein und in den Nischen quasi standen dann die Objekte und dann sind wir quasi bis zum Altar vorgeschritten, der auch so nah angedeutet war und da kam dann auch so ein bisschen Kirchenmusik, so Chorale Gesänge. Das fand ich irgendwie ganz cool. Also tatsächlich immer dann, wenn das so ein bisschen, also die Objekte nicht einfach nur da standen, sondern so eingebaut waren in szenische Räume, das fand ich richtig gut immer. Ja, und die Objekte sind auch super vielseitig. Also schon allein, also in dem ersten Raum, also ich bin jetzt noch im Mittelalter, und da waren gedanklich. Eigentlich sehr vielseitig, also waren ja Alltagsgegenstände und auch dieses Relief von diesem heiligen Georg und auch ein paar Münzen und also es war schon sehr also so allgemein umspannte das von der Art der Objekte eigentlich. Ja, aber ja. Leider, also gerade in diesen ersten Räumen, wo ich ja am wenigsten Zugang habe eigentlich zu dieser Zeit, weil die mir am weitesten weg ist, haben die Objekte jetzt nicht so zu mir gesprochen wie diese Nachbauten. Also diese Dioramen und diese, das ist wirklich schade gewesen. Das fand ich, oder das finde ich, also ich habe ja gerade gesagt, dass ich es toll fand, irgendwie, dass die Ausstellung so ein bisschen mit dieser Korke beginnt, obwohl ich bisher noch gar nicht so richtig weiß, ob das wirklich auch tatsächlich so als Einstieg in die Ausstellung gemeint ist. Also was ich eigentlich damit sagen wollte, also ich fand das nicht, ich fand das ziemlich gut, dass man direkt da so reinstolpert, so habe ich es ja gerade, glaube ich, beschrieben. Aber als so mal so einen expliziten Anfang irgendwie, der auch das... Also so ein Anfang der Ausstellung scheint es irgendwie nicht so richtig zu geben. Ne? Also man macht so eine Tür auf, läuft da hinter dem Schildchen, ach, hier bitte so Rundgang so folgen. Oder so. Dass man so ein bisschen eingeführt wird in die ganze Angelegenheit. Ist mir auch aufgefallen. Also so, ich weiß nicht, ich hätte mir eigentlich so ein Schild gewünscht, so herzlich willkommen in Hamburg, schön, dass du da bist. So. Und moin. Naja, irgendwie sowas. Und dann halt, dass man auch dann schon mal gesagt bekommt, was einen jetzt erwartet. So, hey, wir nehmen dich mit auf eine Geschichte, auf eine Reise von dann bis dann. Das zwei, drei Highlights, das und das erwartet dich. Viel Spaß, geh an Bord, leg ab und zuck. So, ja, das ist schön, ja. Sowas hatte ich mir irgendwie gewünscht. Ja. Weil man, also ich meine, das war natürlich für uns auch irgendwie spannend, weil wir jetzt nicht die Hamburg-Geschichtsexperten sind und man läuft dann so durch, man weiß gar nicht, was kommt. Also zum Beispiel dieser Brand von Hamburg, da habe ich keine Ahnung, noch nie gehört gehabt. Ja, aber, das Witzige fand ich, also ich komme ja aus Köln und wir haben auch ein stadtgeschichtliches Museum und so. Und das Witzige finde ich eigentlich, dass sich diese mittelalterlichen Städte von der Geschichte ja sehr ähneln. Ne? Okay, wir hatten jetzt nicht so die Reformation in Köln, aber es war schon so, zuerst diese mittelalterliche kleine Siedlung und dann kam die Stadtmauer und dann kam das, ne, und also irgendwie sind das so, dann kam ein Brand, es ist auch immer wieder so ein bisschen das Gleiche, ne, deswegen, aber wir sind ja noch gar nicht beim Brand. Willst du damit sagen, dass Hamburg eigentlich nichts Besonderes Nein, ist? Nein, aber ich meine von der Art der Stadterzählung sind es ja immer die gleichen wichtigen Dinge. Ja. Was ich noch sagen wollte, bevor wir jetzt weitergehen in diesem chronologischen Strang, ist bei der Reformation zum Beispiel oder bei diesem Raum, wo es um Kirche ging und um, ja, ich glaube, da ging es um Kirche. Da war doch diese Figur von diesem Syphiliskranken, ne? Und da habe ich so die Idee gehabt, bei historischen Museen finde ich es eigentlich immer cool, wenn man irgendwie was hat, was einem auf die heutige Zeit hinweist. Und da ging es darum, dass eben Syphilis, das war ja auch so eine furchtbar, also man sah ja richtig, richtig schlimm aus, wenn man Syphilis hatte. Und deswegen wurde man ganz schnell und abgestoßen von der Gesellschaft und die wurden allein gelassen. Im Grunde haben sich ganz wenige Leute getraut, ihn überhaupt nur zu pflegen. Und diese Situation, die ist ja total nach, also gerade jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit ist so eine Seuche, wie es damals war, ja total nachvollziehbar und total nah dran an uns. Und du meinst, da könnte man jetzt schnell mal so eine kleine Intervention irgendwie daneben stellen? Ich weiß, oder sowas geht nicht schnell und so. Weiß ich doch nicht. Also könnte man doch machen, oder? Aber sowas finde ich immer, ich finde sowas immer sehr hilfreich, wenn man sich so schlaglichtartig so ein paar Themen rausnimmt und sagt, ja, das beschäftigt uns gerade. Das war vor 500 Jahren auch ein Megathema und so sind die damals umgegangen, so gehen wir heute damit um. Weißt du, wo ich eine Intervention machen würde? Ja. Bei diesen Holzgiebeln vom Haus. Ah. Da gab es so Papst-Spott-Schnitzereien. Gleicher Raum. Und die fand ich so gut, weil es momentan irgendwie vor ein paar Tagen diese Untersuchung irgendwie rausgekommen, wo irgendwie gesagt wird, oder wo bewiesen wird, dass hier Ratzinger, ne? Leider auch seine Finger im Spiel damals in München hatte mit den ganzen Ja gut, aber jetzt kommen wir wieder in andere Farben. Nee, aber du hast recht. Das ist schon interessant, dass innerhalb von 500 Jahren sich da echt überhaupt nicht viel geändert hat und man immer noch weiter Grund genug dazu hat, den Papst zu verspotten. Also, genau. Oder? Also aber, es ist schon... Aber um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, was ihr zwei ja gerade gesagt habt. Ich meine, man kann sich ja schon generell immer die Frage stellen nach der Relevanz von so stadtgeschichtlichen Museen. Ja. Jede Stadt hat das irgendwie, Martha, du hast gerade schon gesagt, die Erzählung ist oft ähnlich, auch die, ich meine, dadurch, dass sich die Erzählung der Städte schon irgendwie ähnelt, dann ist die Frage, warum braucht man das, warum macht man das? Dann finde ich das eigentlich ganz gut, was Jörg gerade auch gemeint hat, dass man wirklich da so Vergleiche einfach irgendwie bringen müsste. Immer diese Frage, die wir natürlich bei allen Häusern irgendwie fragen, was hat das mit mir zu tun? Warum ist das relevant? Ja. Das, vielleicht ist das wirklich was so Stadtmuseen noch stärker in den Fokus stellen müssen. Oder was macht dann das so besonders für diese Stadt? Das ist natürlich mit dem Hafen und mit der Kogge, mit dem Schiff und Handel und was auch immer, ist es in Hamburg schon sehr stark gemacht hier im Museum. Also es ist auch... Dann der nächste Raum war ja dann auch das mit den Kaufmännern und mit diesen ganzen Talern und sowas. Total faszinierend, dass so ein Taler so ein Riesentaler war, ja, ne? Und so ein Schokoladentaler. Ja, wirklich. Aber das waren auch tolle Räume wieder. Also auch da wieder, wir waren in einem Raum, da war so die Diele des Kaufmanns nachgebaut. Ja. Und da konnte man dann auch so reinschauen bei denen ins Haus quasi und auch mal ein Stockwerk nach oben gehen auf so einer alten Treppe, die knarzt da richtig, wenn man da hochgeht. So, das macht was mit einem und das roch auch immer nach diesem alten Holz da überall. Also toll. Alle diese Räume sind richtig gut. Als wir vor diesem Schrank standen, ne? So ein riesen Kleiderschrank, also wirklich so, keine Ahnung, 3 Meter hoch? Der war dreimal so groß wie wir. Ich fühlte mich wie so Alice im Wunderland so geschrumpft oder so. Dabei hatte ich immer gedacht, die Leute im Mittelalter wären alle kleiner gewesen. Ja, die aber hatten anscheinend halt hatten die große Klamotten. Riesengroße Klamotten an. Die diese Mühlsteine kriegen. Ja, dieses Bild von Menschen im Mittelalter, das verdichtet sich für mich auch immer von Folge zu Folge mehr. Wie die Leute sich verdichtet haben, immer kleiner. Ja, genau. Naja, und dann war es eigentlich der erste große so Cut, war in diesem großen Raum mit den vielen Schiffsmodellen, wo es so viel um Seefahrt ging, oder? Um Schifffahrt. Ja, das war dann so Frühneuzeit. Genau. Ne, so alles, was irgendwie ab 1500 irgendwie, das wurde dann, also. Ja, weil interessanterweise gab es da in dem Raum fast nur Objekte. Ja, Vitrine und so ein paar Dinge an der Wand. Ja, das war alles ein bisschen gewürfelt, ne? Oder wenn man jetzt aufs Museum oder auf die Ausstellung selbst irgendwie schaut. So, dann hast du mal da irgendwie mehr andere Vermittlungs-, also oder keine Ahnung, mal noch mehr den Medienstationen oder mehr Dioramen. Medienstationen? Naja, die Dinger, wo überall ein Defektaufkleber drauf war. Das ist gemein. Aber es war leider sehr, sehr viel kaputt. Ja gut, aber es war ja nur mal auffällig, oder? Also schon sehr viele Sachen, die irgendwie nicht liefen. Aber dieser eine, das war ein sehr, sehr großer Raum. Der, da ging es vor allem so um Walfang und so Geschichten halt, ne? Nur generell um die Seefahrt und auch darum, wie Hamburg quasi, also was es für ein Wirtschaftszweig ist, wie Hamburg sozusagen zur Schifffahrtsstadt. Ja, ich fand den Raum faszinierend, weil irgendwie, ich meine, das war ein riesen Raum irgendwie, hat auch schon wieder so was Kirchenartiges fast, einfach von der Höhe und halt eine Vitrine nach der nächsten mit allen möglichen Sachen drin und ich meine, da ist ja nicht viel passiert, also da war keine großes didaktische Einsatz von irgendwelchen Mitteln und sonst was, aber ich habe manchmal so, also, ich krieg dann so ein nostalgisches Gefühl, in so Räumen drin zu sein, weil das richtig so altes Museum ist, so alte Vitrinen mit Holzfüßen und so. Ich habe dich auch weinen sehen. Ja, ich saß in der Ecke und hab einfach genossen. Ja. Ja, nee, aber ich mag das manchmal so, wo man eigentlich sagt, das ist eigentlich so, kann man heute kein Museum mehr machen, aber irgendwie hat das seinen Reiz, ich weiß gar nicht. Ja, also. Kann ich auch schon nachvollziehen. Nein, kann ich nicht so nachvollziehen, weil, Oh, du wieder. Nee, weil zum Beispiel das Thema Walfang, ja? Ja, da haben wir viel diskutiert. Ja, das wurde da da war ein Gemälde, wie die Walfang gemacht haben. Da waren zwei von diesen Schulterstücken aus einem Wal, was dann an einem Schulterblatt, Straßenname hing und ein paar Wal, also was man alles mit Wal, Tran und was auch immer alles gemacht hat. Und dann wurde da im Text geschrieben, stand da so tolle Wirtschaftszweig, Walfang und bla bla bla. Und nur in der Kinderspur, die muss anscheinend ein bisschen was jünger sein, auch diese Kinderspur, war ein bisschen kritisch auf, also war schon sehr kritisch. Die Maus hat auch geweint oder hatte so eine Tränchen im Auge und hat den Wal so umarmt. Die Maus. Oder die Ratte oder was das war. Also in der Kinderspur, in den Texten für die Kinder war immer Maus, so ein Nagetier zu sehen. Eine Nagetier. Und die hat dann erklärt, dass das auch die Population natürlich der Tiere total zurückgegangen ist deshalb. Und das war der einzige Kritikpunkt. Und dann haben wir mega diskutiert, seit wann das ist. Nein, aber wir hatten einfach nicht genügend Informationen dazu und es kamen ganz viele Fragen auf. Das stimmt. Und ja, das ist irgendwie so, das fand ich so bezeichnend, eigentlich so ein bisschen generelles Problem, weil es kommen immer wieder Fragen auf, später dann auch zum Beispiel beim Kolonialismus. Das hätte ich jetzt noch angesprochen, gleiches Problem. Eigentlich finde ich, weil du auch die Relevanz angesprochen hast, ne, von der heutigen Sicht ist Walfang ein mega relevantes Thema. Japan macht wieder Walfang, ja. Und die Populationen haben sich immer noch überhaupt nicht erholt von diesen Walfängen, die es damals im 18., 19. Jahrhundert gab. Genau, und da, worüber wir uns unterhalten hatten, war so die Frage, ne, da wurde ja die Situation um 1700 geschildert, sozusagen, ne? Und ob es damals schon irgendwie so der Walfang so umfangreich war, dass die Populationen halt stark zurückgegangen sind. Ne? Mhm. Aber das ist wirklich interessant zu sehen, wenn man sich die ganzen Themen, die in der Ausstellung auftauchen, ich meine, du hast jetzt gerade den Kolonialismus schon angesprochen, man kann sich immer die Frage stellen, warum wird ein Thema in dieser Ausstellung behandelt? Und beim Walfang, ähnlich wie beim Kolonialismus, war es ja auch so, dass man das Gefühl hatte, das wird halt da behandelt, weil das irgendwie ein gewinnbringender Wirtschaftszweig war für Hamburg, da viel gab, dass viel Geld damit gemacht worden ist, viele Leute Arbeit gefunden haben und so. Das ist dann so die Erzählung. Also es wird quasi auf Hamburg gemünzt, aber den Blick dann natürlich davon da zu weiten und sagen, ja, aber was hat das mit den Leuten vor Ort, Stichwort Kolonialismus gemacht, was hat das mit den Walen angerichtet, den Blick hat man dann nicht, sondern es ist dann immer vor allem auf die Wirtschaftskraft und so weiter gemünzt und so. Es ist eine sehr positive Erzählung. Also bei den Kolonialwaren, also finde ich das sogar noch ein bisschen heikler als beim Walfang, weil das wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, das zu behandeln. Und auch wieder nur in der Kinderspur stand drin, heutzutage kommen diese Waren immer noch aus diesen Ländern und immer noch sind die Menschen da arm und müssen unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten, wo ich denke so, ja. Aber da merkt man auch, das ist halt diese Kinderspur, die ist zwar, also Neujahr, aber da merkt man auch schon, da fehlt wieder so ein Schritt weiter zu gehen. Der letzte Satz war, ja, die Leute sind da heute immer noch sehr arm. Nee, es ist nicht so, dass die waren da arm und jetzt sind sie es halt immer noch, sondern halt die leiden nach den Folgen. Und oder was weiß ich, irgendwo bei so einem Kolonialwarenladen, da stand dann auch irgendwie, also waren die Sachen halt auch irgendwie aufgelistet, was es da alles gab. Für Sachen. Der war auch sehr hübsch, der Laden. Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem, ne? Man steht vor den Sachen, findet es dann so toll und es sieht schön aus und so. Aber dann steht da doch irgendwie, es ging um die Herero und dann stand irgendwie, der Satz war so Richtung, naja, und weil die halt so schlecht behandelt worden sind, die Leute, gab es auch Aufstände, naja, und da wurden halt viele Herero auch getötet, so. Also, dass da irgendwie Völkermord oder so, dass man das einfach mal inzwischen da wirklich ja auch hinschreiben kann. Ja, also ich finde gerade bei dem Kolonialismus, das ist wirklich wichtig, dass man da jetzt, ich finde auch ein Museum, das ist mal generell so, ne? Okay, da wird jetzt die Dauerausstellung überarbeitet. Das müssen wir jetzt wirklich mal sagen. Ne? Die haben wahrscheinlich auch schon einen Plan und das genau das haben da sie da auch bestimmt in der Schublade und auch im Konzept drin. Aber genau sowas, da kann man auch mal schneller reagieren. Ne? Da kann man auch mal sagen, so, wir hängen jetzt da mal was anderes hin oder wir hängen das Schild erstmal ab oder was auch immer, bis uns was Neues einfällt oder bis wir das Geld haben oder wir haben da erstmal eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Übergangslösung, ja, weil gerade das würde, glaube ich, jeder gut finden, wenn es lieber eine Übergangslösung gibt für die Thematik, als wenn das Alte einfach so da steht und stehen bleibt und unkommentiert ist, weißt du? Genau, das Kommentieren, also ich meine, dass man das einordnet, dass man vielleicht auch sagt, du kannst das alte Schild hinhängen und sagst übrigens, schau mal, bis die letzten 20 Jahre hing hier dieses Schild. Das ist schwierig. Wir wissen das. Wir überlegen uns so gerade, wie man es neu thematisiert. Genau. Dann hast du diesen Twist, weil das halt dann nicht dieses, wir machen was weg, schnell, dass es keiner merkt, sondern nee, wir machen es zum Thema. Ja. Oder auch was Partizipatives, ne? Könntest du da auch machen. Jörg, ich wüsste mal, ich wüsste mal gerne, inwieweit das vielleicht das können wir nachher einfach auch mal fragen, inwieweit Besucherinnen und Besucher das auch schon sozusagen von sich aus formulieren. Also ich meine jetzt, wir hier als Museumskäfer, wir sagen natürlich, oh, das ist aber jetzt ein Umgang mit oder eine Vermittlung von Kolonialismus, der geht ja überhaupt nicht. Wir fressen uns da rein. Aber was ist wieder mit der viel zitierten Oma Erna, ne? Nimmt sie das überhaupt wahr? Also wie schlägt sich das zum Beispiel auch in Besucherbuch nieder? Ja, aber darum geht es nicht. Ist das, was mich interessieren würde, ob das sozusagen, also ob das auch von Besuchern und Besuchern formuliert wird. Man sitzt ja schon in dieser Museumsblase drin. Ja, eben. Ne? Ich meine, Berlin an sich ist auch nochmal speziell, glaube ich, muss man sagen, und aber die gesamte Museumsblase, wo Themen natürlich nochmal anders diskutiert werden, als sie in der breiten Öffentlichkeit sind. Apropos Blase, wie war eigentlich die Toilette? Wir haben schon lange nicht mehr über Museumstoiletten gesprochen. Ja, ich fand es schön, es war unter den Freitreppen, man ging da nochmal runter. Übrigens, mega viele Treppen, ne? Wie kommt man da als Rollstuhlfahrer oder so überall hin? Das habe ich mich echt gefragt. Mit Aufzügen. Hast du Aufzüge gesehen? Ja, ich überlege gerade. Irgendwo gab es nur so eine Steighilfe bei so kleinen Treppen, so einen Rolli-Aufzug, also, der aber auch nicht allein bedient werden soll. Ich habe so ein bisschen Angst, dass im Zuge von einer barriereärmeren Umgebung, dass dann solche schönen begehbaren, weißt du, so Kogge und sowas, dass das dann auch nicht mehr möglich ist. Das ist natürlich auch schön, aber es wäre natürlich auch schön, wenn das barriereärmer wäre. Naja. Es gab, um kurz noch das Thema Toiletten abzuschließen, es gab auch eine Wickelgelegenheit auf der Männertoilette. Ach, so, wie cool, sehr gut. Auf der Frauen glaube ich nicht, oder? Weiß ich nicht, aber ist gut. Wo waren wir stehen? Im Kolonialismus, genau. Das ist eigentlich so der große Bereich gewesen, wo es so um, oder nee, Kolonialismus war. War das schon im Bereich mit Auswanderung? Eigentlich fast schon dann. Das war schon danach, dann, ne? Das waren so Bereiche, die aber mehr oder weniger unmittelbar aneinander lagen. Genau. Also ich wollte nochmal irgendwie kurz sagen, also was ich auch ein bisschen, ich gehe nochmal kurz so gedanklich nochmal zurück und gucke nochmal auf das Museum oder auf die Ausstellung generell. Also auch wenn wir jetzt so darüber sprechen, mag sich der Eindruck da erweckt werden, dass das irgendwie sehr streng, also dass das so chronologisch geordnet ist. Aber ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Mm-mm. Weil, also man hat in diesem Museum hier quasi drei Etagen. Mm-hmm. Und wenn man jetzt so die hamburgische Geschichte sozusagen sich hernimmt, dann hat man in der ersten Etage, hat man das 20. Jahrhundert. Und dann geht man irgendwie in die zweite Etage und da. Du meinst im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss, ja, genau. Erdgeschoss. Und dann geht man in die erste Etage und da hat man dann sozusagen Mittelalter und frühe Neuzeit und ganz oben dann 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert und so, ne? Nee, so ungefähr ganz so oben waren nur diese Räume vom 17. und 18. Jahrhundert. Das waren so Barock und Juden in Berlin. Ja, die waren nochmal im... Stimmt, ja. Genau, nochmal extra. Aber ich will damit nur sagen... Ich will damit nur sagen, es gibt halt irgendwie... Es gibt unterschiedliche Ausstellungen und das ist nicht so, dass man irgendwie in einem durchgeht und dann geht man einmal durch die Geschichte. Ja. Nee. Und selbst in der Geschichte haben wir jetzt auch schon festgestellt, sind natürlich thematisch irgendwie Schlaglichter gesetzt worden. Also das merkt man beim Kolonialismus, beim Walfang oder bei anderen, beim Hafen oder sonst was. Ja. Oder auch wenn es um diesen Brand geht. Also da wird nochmal einzelne Themenkomplexe irgendwie rausgezogen und anhand von denen irgendwas erzählt. Genau. Aber bei diesen, dann gab es irgendwie den Kolonialismus und genauso dieser große Teil zum Thema Einwanderung, Auswanderung. Matthias, wir standen dann noch irgendwie, wir beide vor so einer Art von Mini-Kino, wo man irgendwie auf so einen Knopf drücken konnte und dann haben wir irgendwie auf den Einwandererknopf oder Einwanderungsknopf gedrückt, ne? Und uns so, keine Ahnung, eine halbe Minute diesen Film dann irgendwie angeschaut, wo dann über die Einwanderung in Hamburg und so berichtet wurde. Und da auch wieder, eigentlich wieder so die total gute Möglichkeit, um wieder so Interventionen zu schaffen, ne? Weil wenn man sich das irgendwie dort anschaute, dann wurde Einwanderung halt dann, also ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube irgendwie Gastarbeiter in Anführungszeichen war so das die zeitgenössischste Einwanderungsgruppe, die über die berichtet wurde. Und darüber hinaus ging es halt irgendwie nicht, sondern es war irgendwie sehr historisch. Und ich meine, dadurch, dass uns Migration halt einfach in den letzten Jahren halt einfach auch so unglaublich viel beschäftigt hat, ne, glaube ich, ist wird das auch einfach ein super Punkt, um oder ein super Ort auch, um so eine kleine, wie auch immer geartete Intervention zu schaffen. Wie sieht das jetzt eigentlich heute in und Hamburg aus? Und auch viel mehr Partizipation. Ich finde so ein Stadt, gerade so ein stadtgeschichtliches Museum, was ja von den Bürgerinnen und Bürgern, also da von denen wird ja die Stadt, wächst ja die Stadt, ja. Und wenn die das Museum auch wachsen können und sich da einbringen können, das wäre so schön, wenn es viel mehr Partizipation auch für so Hands-on-Sachen, ne? Also was mir wirklich immer wieder gefehlt hat, sind Sachen, die man wirklich machen kann. Also das Einzige, also leider waren ja viele Defektschilder da, auch leider, wir hatten dieses schönes aufgeschnittene Schiff mit so einer, so einem Schiffsschraube und wie die funktioniert. Das hat da hätte man 20 Cent einen, so, so ein Münzschlitzautomat, super geil. Ich hatte schon kribbelte mir schon die Finger, aber dann stand der Defekt drauf. Naja, auf jeden Fall, das fehlt auch mega. Also partizipative Sachen, Intervention und auch so Hands-on-Stationen. Ich finde es ganz, ganz spannend, weil tatsächlich, da kommen wir wieder hin, was ist die Aufgabe von so einem Museum, wie ist es auch mit der Community außenrum, wie werden die damit eingebunden? Ich meine, wir haben vorhin schon gesagt, es gibt irgendwie diese Stiftung Historische Museen Hamburg, da sind ja auch sehr viele Museen drin, da ist ja auch das Altona-Museum drin, die, glaube ich, da deutlich aktiver sind. Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn ich diese Museen alle unter diesem einen großen Dach habe, welches Museum nimmt jetzt welche Aufgabe da wahr? Okay. Dass man auch, das ist ja keine Konkurrenz, wenn man keine Redundanz hat. Und dann nochmal zu gucken, was kann dieses Haus können jetzt erhellen als andere? Können wir jetzt aber nicht beurteilen, ob die anderen das zum Beispiel machen, das weiß man ja nicht. Naja, aber trotzdem, sollte ein stadtgeschichtliches Museum, auch wenn die anderen jetzt ganz viel Partizipation machen und sowas, finde ich gerade bei solchen Thema wie Migration, finde ich das schon, also einfach, keine Ahnung, schon total sinnvoll, dass man da irgendwie so mehr macht. Aber wir kommen von unserem Rundgang ab so ein bisschen, ne? Egal. Ich meine, der stadtgeschichtliche Rundgang neigt sich ja auch schon langsam fast dem Ende zu, ne, oder? Also ich meine, dann kommt halt noch viel nochmal, natürlich ist der Hafen immer so ein zentrales Thema. Das nächste, was mir wirklich so massiv im Kopf ist, ist dann der Bereich, wo es dann, also es gab noch so eine Hafenkneipe, die man sich noch von außen anschauen kann, das fand ich toll. Yeah. Und dann kommt eben auch schon so eher auch modernere Sachen, wo es um den Container zum Beispiel Witzigerweise geht. Witzigerweise ne? war dann die Ausstellungsgestaltung auch viel moderner, ja, oder? Ja, die wechselte irgendwann so ein bisschen so von so ein bisschen altbackener in ein bisschen moderner. Ne? Sag ich mal so vorsichtig. Du bist irgendwann sehr vorsichtig. Ja, nee, das war, glaube ich, tatsächlich bei diesem, wo es, wo diese große Illustration vom Container irgendwie hing, zum Beispiel, und diese ganzen Gemälde auch von der Hafenregion. Ja, auch ein interessanter Raum aber. Ja. Also ziemlich am Ende dieses großen Rundgangs, ein großer Raum, wo es eben um den modernen Hafencontainer und so weiter geht. Und an die eine Wand war einfach nur so eine super moderne technische Zeichnung, wie aus welchen Teilen so ein Frachtcontainer besteht. Genau. Ich fand das super ansprechend, irgendwie ganz cool. Dann ist mitten im Raum riesengroß so ein Hafenmodell, anscheinend mit Beamern zum Leben erweckt normalerweise, leider defekt. So, das führt halt dazu, dass du einen riesen Klotz im Raum stehen hast, der einfach dunkel ist. Und hinten dran, mit so 2 Metern Breite gefühlt nur, hängen super viele Bilder, Gemälde von Schiffen und so weiter, modern, so mit, also metallischen Schiffen im Hafen. Metallische die halt aber so, Schiffe. Ja, im Vergleich zu diesen ganzen Kommen am Anfang, aber die halt da so hinter dieser Wand hängen, so dass du aber gar keine 2 Meter mal oder ein paar Meter mehr zurückgehen kannst, um einen Abstand zu den Bildern zu bekommen. Und das ist halt so, man wundert sich, vor, als wäre, stelle man im Depot vor so einer Wand, die so verschiebbar ist, weißt du, so ganz, ganz. Aber ich glaube, die war leider nicht verschiebbar, die Wand. Nee. Die war fest. Ja, also, montiert. Ich fand auch da wieder, was ist denn das, was wir sagen wollen? okay, Hamburg ist ein mega wichtiger Hafen für die Containerschifffahrt und für diese globalen, für den globalen Handel. Aber was bedeutet der globale Handel und warum überhaupt? Ja, was für Waren kommen dann auch da? Ja. Kann man mega partizipative Sachen machen und auch Hands-on-Sachen machen, wo man sagt so, guck doch mal an deinen Klamotten, wo Made in was auch immer steht. Das kam alles mit dem Container irgendwie hier angeschifft und das kommt alles durch Hamburg. Das ist was sehr Hamburg-spezifisches. Also okay, Rotterdam ist auch nochmal ein Riesenhafen, aber Hamburg auch. Und diese Dimension habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Okay, es geht irgendwie so ein bisschen um Container und es geht um Hafen. Ja, leider ist diese Station nicht da, aber trotzdem, ne, das muss ja irgendwie auch sonst funktionieren. Auch ohne Station muss ja diese Botschaft oder muss ja irgendeine Botschaft übermittelt werden. Und eine Botschaft habe ich da leider eben für dieses für mich auch wieder sehr wichtige Thema überhaupt nicht. Es ist so ein bisschen das, was Matthias gerade irgendwie zum Thema Kolonialismus da irgendwie meinte. Also Geschichte wird irgendwie in der Ausstellung so ein bisschen so aufgefasst als so ein, als ob das irgendwie so was Neutrales wäre. Irgendwie was so passiert ist. Die Stadt ist, Stadt ist irgendwie gewachsen. Das lag an den und den Faktoren. Ne, so wie, keine Ahnung, es in alten Schulbüchern irgendwie Geschichte so ein bisschen vielleicht auch vermittelt wird. Ne, mit, ja. Und das ist aber irgendwie was ganz Veränderliches ist. Und, dass man irgendwie, auch wenn man Geschichte, jetzt komme ich schon ins Philosophische, betrachtet, das auch immer von subjektiven Fragen und so geleitet irgendwie ist, ne? Zum Beispiel so eine Frage, was hat das mit mir zu tun oder mit uns zu tun? Das erzählt die Ausstellung leider nicht. Ja, oder eben so, dass wir haben es halt nicht, oder wir haben es nicht gemerkt, wir haben es nicht mitbekommen. Das kann natürlich grundsätzlich immer bei allem sein. Genau, also bitte. Ja. Nee, aber also wie gesagt, das ist auch nochmal so ein wichtiges Thema für mich gewesen, weil ich finde, das ist mit der Containerschifffahrt sehr Hamburg-spezifisch und auch sehr Hamburg-prägend, also in der heutigen Zeit. Ja. Und ist ja schon so, als wir hier im Zug angekommen sind, haben wir ja schon diese ganzen Container gesehen, die auf die Züge umgeladen wurden und haben auch schon diskutiert so, ach krass, was da alles drin ist und man weiß es nicht und die kommen und da sind chinesische Zeichen drauf, die kommen aus China und so. Also ich hatte zum Beispiel in einem Museum, was ich total toll fand, im Schifffahrtsmuseum in Dänemark bei Kopenhagen, da war so eine, eigentlich ist es total simpel, es kann jeder Mensch im Internet nachgucken, aber da war so eine Karte, eine Weltkarte und du konntest live alle Containerschiffe, die gerade unterwegs sind, konntest du anklicken und da sagte der dir, wie viele Container sind geladen, von wo bis wann, von wo bis wo fährt der, wann kommt der an, wie lange ist der schon unterwegs und so. Und diese Echtaufnahme, ja, es ist gerade in diesem Moment, ist dieser Container da auf diesem Ozean und der kommt dann da in Hamburg an oder auch wie das knubbelte in diesen ganzen Häfen, die ganzen Containerschiffe. Das ist für mich so ein Link dazu, also eine Verbindung zu meinem jetzigen Leben. Weißt du? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich finde, diese Verbindung zu einem selbst oder das Fehlen dieser Verbindung in der Ausstellung zeigt sich, finde ich, für mich alleine dadurch, dass du, also wir haben super viele Stadtmodelle, ganz große Stadtmodelle. Ja, super geile Dinger. Also tolle Sachen. Oh, richtig schön, aber quasi bei keinem, zumindest mir ist nicht aufgefallen. Wo sind wir hier? Genau, wo stehst du heute, wo wäre das? Das ist so simpel, aber diese Verortung dann im Kopf zu machen, ach geil, damals, das ist das hier. Und jetzt, heute ist das ja ganz anders. Das ist so eine Kleinigkeit. Mhm. Ja? Wenn du die bei jedem Stadtmodell da machst, dann kannst du auch von da ausgehend sehen, wie die Stadt sich wandelt. Ja, natürlich, klar. So. Eigentlich gar kein. Nächstes Mal kleben wir auf alle Punkte drauf. Genau. Wir waren hier. Rote Punkte mit. Ja. Gekauft. Okay, lass uns mal ein bisschen weiterschauen vielleicht. Okay, wir sind dann aus diesem Rundgang irgendwie rausgefallen und dann hätten wir fast was verpasst, nämlich. Was denn? Was wir alle am geilsten fanden. Ja, das Geilste überhaupt. Ja, Werner. Werner. Da war ein Raum. War so das war quasi der gegenüberliegende Raum von dem Koggenraum vom Anfang. Und da stand einfach nur drüber Dampfer Werner. Keine Ahnung, ist das vielleicht so ein Typ gewesen oder so, als der hier die Dampfer Ich hatte mich schon an so ein Kabinett mit so alten Schinken von irgendwelchen Kapitänen. Werner Kapitän. Familie Werner. Reederei Werner. Dachte ich schon. Aber nein. Es ist das Beste überhaupt vom ganzen Museum. Ja, es war eine, zwar auch schon in, auf charmante Art und Weise, möchte ich sagen, in die Jahre gekommene Inszenierung eines Dampfers, dieses Dampfers Werner. Es war so, die abgebaute Brücke vom Dampfer Werner. Das ist nämlich genau der Twist dann. Man denkt, es sei eine reine Inszenierung. Nee. Ist es nur teilweise, der Großteil davon ist diese abgebaute Brücke, die da reingeknubbert worden ist in diesen einen Raum. Total verrückt. Naja, wenn wir Brücke sagen, dann ist das ja jetzt nicht nur sozusagen der Steuerraum, sondern das war, alles also mögliche, wirklich ne? zwei Etagen. Also man ging erstmal eine Etage hoch und dann konnte man in den Funkraum, wo da also wirklich die richtigen Funkgeräte noch standen von dem Dampfer Werner. Und dann kam man zur Brücke. Nee. Die man Brücke muss vielleicht man sagen, nach vorne. Dampfer Werner ist, glaube ich, Baujahr irgendwas in den 20er Jahren oder sowas. Ja. 20er Jahren. Ja. Und dann kam man bei einer Kombüse vorbei und auch bei einer Kapitänskajüte und natürlich die Brücke. Und also ich fand es richtig cool. Es ist halt so simpel. Es ist wie ein großes Schiffsspiel. Ja, irgendwie. Treppchen rauf, Treppchen runter, dann kann man da am Steuerrad irgendwie Fotos machen von aber sich. Aber wir waren so beseelt. Und, ja. Und ganz wichtig, Ton. Vorne so eine Projektion mit so halb sich ersichtlichen Bildern, aber im Hintergrund halt immer so Dampfergeräusche, Hafen und sonst was. Und das war so, ist natürlich wie so ein Spielwiese irgendwie, aber wir waren so nach diesem Rundgang, man ist so ein bisschen platt und dann kommst du da rein und denkst, wie cool, oh, was gibt's denn hier? Da noch reingucken, Bullauge, was ist da drin? Mega. Und dann gehst du wieder runter und dann ist da noch so ein Stückchen quasi Vorderdeck-Inszenierung, sag ich jetzt mal, und dann steht da so ein Sofa. Dann kann man sich irgendwie erstmal aufs Sofa setzen. Und auch die Vitrinen voll liebevoll schön aufgehängt auf so Verbindungen wie auf so einem Schiff. Also es war alles auch wirklich schön gemacht. Also ich war sehr begeistert. Ja, das hat uns wirklich, da haben alle leuchtende Augen bekommen. So, ja. Ne? Und das Herz hat ein bisschen schneller geschlagen. Und dann mussten wir aber ein bisschen Pause machen und haben erstmal überlegt, was machen wir denn jetzt? Schaffen wir das überhaupt? Gehen wir jetzt noch durch die ganzen anderen Ausstellungen durch? Also man hat schon wirklich viel gesehen, wenn man diesen Rundgang gemacht hat. Ja, das muss man wirklich sagen. Stimmt. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt sind wir einmal da, dann schauen wir noch ein bisschen weiter. Und dann sind wir halt in diese ganzen Musik- und Barockräume. Nee, aber Musik und Mode war was anderes. Wir sind oben ins oberste Geschoss gegangen. Da waren diese nachgebauten Räume aus dem Barock. Zeit und aus so Biedermeier war also das muss man vielleicht auch mal sagen, es gibt das Museum für Hamburgische Geschichte hat sich aus diversen Häusern, die es jetzt in Hamburg, glaube ich, alle nicht mehr gibt, ne? Da einfach Räume rausgenommen und die sozusagen bei sich wieder eingebaut. Aber voll cool. Ja, genau. Ja. Aber das ist ja, also es war ja nicht nur bei diesen Barockräumen der Fall, sondern es gab ja auch noch ein paar andere Beispiele. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch nochmal irgendwie eine Besonderheit, die man nochmal herausstreichen kann, was die hier auch machen. Und auch alles so begehbar, ne? Also in vielen Museen kann man dann vielleicht noch durch die Tür gucken. Ja. Und das war's. Und alles ist alles ist oft hinter Vitrinen. Und da heißt es alles, was für ein Aufwand der Restaurierung auch sein muss, ne? Also, weil es alles so offen ist, es ist nicht streng bewacht, sag ich jetzt mal, aber es ist wirklich wunderschön gemacht. Und auch in dem letzten Raum, leider haben wir ein Highlight auch nicht erlebt, diese große Eisenbahn, das ist so eine Modelleisenbahn. Genau. Es gibt eine riesige Modelleisenbahn, die leider auch nicht in Betrieb war. Aber davor war ein ganz schönes, ist leider auch nicht in Betrieb, aber ist wahrscheinlich zu fragil, genau, so ein großes Bild, muss man sagen, so ein Spieluhrbild, müsst ihr euch vorstellen, mit so mehreren Ebenen und da bewegen sich in dem Bild die Sachen, wenn man dann so eine Spieluhr aufzieht. Konnten wir sehen, da war so ein kleiner Film, kleiner Bildschirm, da konnte man sich das anschauen. Auch so ein kleines, wirklich so ein Schätzchen einfach, ganz schönes Schätzchen, an dem man fast vorbeiläuft. Ja. Und coolerweise konnte man da auch hintergehen und gucken. Wie die Spieluhr aufgebaut wurde. Ja, was da alles für Mechaniken dahinter waren. Wahnsinn. Damit diese ganzen Sachen, ein schönes Teil. Die zum Beispiel diese Ballspieler da, warum sich der Ball dann irgendwie und wie sich der vor allen Dingen bewegt. Genau. Genau, und dann waren wir aber auch noch im Erdgeschoss. Ja. Und da ist dann auch nochmal eine relativ große Fläche in Bezug auf oder mit dem Thema Hamburg im 20. Jahrhundert. Ne? Ja, auch ziemlich crazy. Also irgendwie. Ganz kurz war ich noch bei Mode und Musik. Ich hatte mir da, also ich finde diese Themen total toll, Mode und Musik, weil Mode ist sowas, was irgendwie jeder anhat und man kann damit immer was anfangen und Musik ist irgendwie auch was total Zugängliches, also zumindest für mich, aber leider, also bei der Mode, das fand ich total schön, weil das sind alles Kleidungsstücke von Hamburgern und Hamburgerinnen, die wirklich getragen haben oder eben von ihrer Familie geerbt geworden. Und das ist irgendwie so schön, weil man hat dann so gar nicht so spektakulär, es war jetzt nicht Dior und so, was jetzt auch nicht sein muss, ne, sondern einfach so Alltagskleidung, also schicke Alltagskleidung, weil das wurde ja vor allem die aufbewahrt. Und das finde ich immer schön. Aber da fand ich es auch schön, als wir in diese Abteilung rein sind. Da stand das direkt am Eingang auf dem Schild. Da stand, hier ist nicht die große Modenschau, sonst was Sammlung. Das fand sondern ich sehr wir haben halt, wir haben ein Konzept und das heißt, Sachen, die hier vor Ort getragen, gemacht, sonst was wurden. Und das zeigen wir euch jetzt. Und dann ist das okay. Das fand ich dann auch wirklich, also ich fand es dann auch spannend und dann merkt man, das sind Geschichten dahinter. Überraschend fand ich tatsächlich diesen einen Musiksaal, in dem wir drin waren. Da steht halt Zeug drin, alles Mögliche, aber halt das Einzige, was wirklich fehlt, ist tatsächlich Musik. So. Und das ist halt komisch, weil du hast so viele Räume hier mit irgendwie Geräuschen und dies und das. Und da, wo es halt, wo man denkt, ja, ist einfach geschenkt, mach bitte einfach hier CD-Player in die Ecke, drück auf Play. Ja. So war halt nix. Das ist ein bisschen schade. Ich fand's so schade. Und das war auch, also das war, da waren zwei mega große Tafeln mit mega viel Text. Ich habe mir nichts durchgelesen. Das waren lauter Namen von Hamburger Musikern mit Lebens. Das war so abschreckend. Also es sowas macht mich immer voll fertig. Und dann waren da drei Musikinstrumente, wo ich wirklich gewusst hätte, was das für welche sind. Da wurde aber, war nur ein Schild von dem Instrumentenbauer, der die gebaut hat. Ich fand es ein bisschen schade. Also das hat mich wirklich ein bisschen enttäuscht. Ja, da, zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, war ich da schon gar nicht mehr aufnahmefähig. Ich bin da einfach nur aber so du bist dann noch im 20. Jahrhundert. Ja, ich bin dann noch im 20. Jahrhundert. Und da war meine Aufnahmefähigkeit kurzzeitig wieder ein wenig hergestellt, ja, aber nur. Che Guevara. Was? Ja, ja, genau, weil der weil er so ein Che Guevara-Poster an der Wand hing. Nee. Da waren wieder so Räume. Also nein, weil das irgendwie wieder mehr mit mir zu tun hatte oder stimmt. Mit meiner Zeit. Aber das waren wieder lustige Räume. Da habt ihr den 50er-Jahre-Raum eigentlich gesehen, da wart ihr dann nämlich nicht mehr drin, ne? Also vielleicht muss man nochmal kurz sagen, also es gab zwei Etagen. Und drei sogar, man könnte auch in den Keller runter. Ja, die sind, ach so, ja, die stimmt, meinen, genau, drei. Die meint ja, glaube ich. Genau, drei Etagen. Und die, die Inszenierung oder auch die Vitrinen oder wie alles aufgebaut war, veränderte sich auch wieder. Es wurde auch wieder alles ein bisschen moderner, in Anführungszeichen. Ne? Und genau, und da wurde sozusagen versucht, oder es wird versucht, einfach auch die Geschichte Hamburgs von, weiß ich, den, und das war auch wieder das Seltsame. Wenn man reinkam, war so, ich glaube, von 90er. War das Erste, was wir wirklich gesehen haben. 90er Jahre und dann irgendwie zurück auch in die 60er Jahre und so. Und dann musste man irgendwie runtergehen, um dann, also in die Kelleretage sozusagen, um dann auch Hamburgs Geschichte in den 20er, 30er, 40er Jahren. Da war dann so nachgebauter Luftschutzbunker und genau. So Sachen da unten. Das war, also ich mag, also diese nachgebauten Räume, ich finde, die haben wirklich einen Reiz. Man kommt immer manchmal oder immer wieder an diesen Punkt, dass man in diese Räume reingeht und denkt sich, darf ich mich da jetzt setzen? Ja. Darf ich da ein Foto machen? Darf ich dies, darf ich das? Das ist nicht so ganz klar. Fände ich irgendwie fast schön, wenn die Leute so ein bisschen mehr motiviert werden, da auch was zu machen. Wir waren eben in diesem, was war das, 70er-Jahre-Raum, wo wir dann auch irgendwie ein lustiges Foto noch gemacht haben. So ein Jugendzimmer. So, darf ich jetzt noch nicht, dass der böse Wachmensch gleich kommt? Ja. Nein, böse waren die gar nicht, die waren sehr freundlich hier tatsächlich. Ja genau, also müsst ihr euch vorstellen, das sind auch wieder so in allen so Dekaden Räume nachgestellt. Also ein 50er-Jahre-Raum, wo eben so ein Fernseher war, also auch als Zeichen dafür, der Fernseher ist jetzt in die bürgerliche Stube gekommen und so. Oder eben dieser 70er Jahre Raum mit dem jugendlichen Zimmer oder nee, jugendlich, nicht studentisch oder so. Ja. Und dann eben 90er irgendwie dieses, wo wir gedacht haben, so sahen doch nicht unsere Zimmer aus, aber auch so die Single-Wohnungen, die so in Hamburg auch wohl so als Medienstadt so geprägt hat. Aber es, auch da fehlte wieder so ein bisschen der Bezug. Also ich verstehe es unter so einem Vollständigkeitsaspekt. Also den Leuten draußen zu sagen, wir sind das Museum für Hamburgische Geschichte. Übrigens, wir sammeln nicht nur Sachen aus dem Mittelalter, sondern auch generell aus dem 20. Jahrhundert und eben bis heute. Mhm. Unter diesem Aspekt verstehe ich, dass man das irgendwie macht. Gleichzeitig war das so ein Appendix, der da irgendwie noch so dran war. Ja, okay, ich habe das jetzt. Aber ein ziemlich großer. Ja, eben. Überraschenderweise. Aber würdest du das dann nach dem Zweiten Weltkrieg aufhören, die Geschichte? Also ich weiß nicht. Ich frage mich halt eher, ob man nicht dann historisch, dann auch die Frage, ab wann beginnt das? Aber vielleicht irgendwie eher mit den Sachen, die in der sonstigen Rundgang sind, eher in Beziehung zu setzen oder sie für irgendwelche anderen Sachen zu nutzen. Weil das wird so kleinteilig. Also unten hast du Mittelalter, frühe Neuzeit und so weiter. Und hier oben hast du dann 90er, 80er, 70er. Ja. Das ist halt so, nur weil man da mehr hat, muss man nicht mehr zeigen. Also. Ja, es war auch eher generell die Frage, ob man überhaupt bei so einer Chronologie bleiben muss, ne? Am Ende meinst du dann? Ne, generell. Ach, generell? Okay. Ja. Ah, doch. Ja? Ja. Ne, man kann das Ganze ja zum Beispiel auch thematisch aufziehen. Willst du alle Stadtmodelle in einen Raum stellen? Das ja, naja, zumindest im 20. Jahrhundert. Geile Idee. Ja. Aber ich meine, du kannst natürlich sagen, das 20. Jahrhundert erzählen wir halt anders als den Rest. Du kannst, sagen, okay, lass uns die Klamotten alle nebeneinander stellen aus den verschiedenen Zeiten. Lass uns die Bilder die Instrumente kannst du so irgendwie machen, um da so ein bisschen mehr Spannung reinzubringen. Ja, das finde ich auch. Aber ich finde irgendwie so eine Chronologie braucht es schon, um die Entwicklung zu sehen. Also ich fände es irgendwie jetzt schwierig, wenn wir jetzt sagen, wir machen das Thema zum Beispiel Handel. Mittelalter, also bis zur jetzigen Zeit durch. Dann das Thema Religion, dann das Thema, das finde ich irgendwie schwierig, weil dann hast du jedes Mal wieder diese Schleife. Ich weiß, dass viele, viele historische Museen sich immer wieder überlegen, wie kann man es machen, aber ich finde einfach irgendwie so diesen chronologischen Ablauf. Du denkst, Schuster, Historiker, bleib bei deinen Leisten. Ich weiß, ich bin ja auch kein Historiker, ich kann das ja auch nicht so. Nein, du bist eine Historikerin. Nee, ich bin auch keine Historikerin. Stimmt, bist du gar nicht. Kunsthistorikerin. Du bist eine Kunsthistorikerin. Ja, aber tatsächlich, ich finde, ich meine, so Gegenwart, also das ist ja auch nicht Gegenwart, ne? Aber das 20. Ja. Jahrhundert, zumindest die zweite Hälfte, irgendwie auszustellen, finde ich irgendwie schwierig, weil du natürlich, also es hat diesen lustigen Aspekt, dass du mit Leuten davor stehst und die sagen, guck mal, den PC da, den hatte ich auch, so einen ersten Fernseher hatten wir auch bei uns und so. Das ist bestimmt lustig, wenn du mit Leuten aus verschiedenen Generationen davor stehst und ins Sprechen kommst. Aber ich glaube so, wenn du jemanden, der weiß ich, Jahrgang 2000 aufwärts ist und der steht vor den 90er-Jahre-Sachen, also, ja. Ich weiß nicht, was mit dem dann passiert. Ich gebe dir recht, das ist losgelöst von einem Thema, ist es blöd. Also, nee, wirklich, das ist dann so wie Museum der Dinge, wir gucken uns die Dinge an, ja, aber wenn du ein Thema hast und dann könntest du wieder partizipativ werden, gerade in den 20. Jahrhundert, dann ist es cool, weil zum Beispiel die Sache mit dem 70er Jahre, Wohnungsnot und so und hier stehen Wohnungen leer, das wird in Hamburg, also ich weiß jetzt nicht, ich schließe jetzt von Berlin auf Hamburg, aber es wird hier bestimmt genau so sein, ja, das Problem, es ist immer noch ein Problem. Oder eben keine Ahnung, andere Themen, die eben in den 50er oder 60er Jahren, sagen wir mal, keine Ahnung, Frauenrechte damals relevant waren, sind immer noch relevant. Also wenn du es mit einem Thema verbindest, dann finde ich, hat auch das 20. Jahrhundert ganz viele Dinge, wo du damit arbeiten kannst. Aber wenn du natürlich ausschließlich irgendwie ein Panoptikum an Dingen ausstellst. Das ist sehr gut, was du sagst. Also es bleiben aktuell, ist mein Eindruck, tatsächlich einfach Dinge. Es ist so eine Art modernes Kuriositätenkabinett, ja. Also du stehst da mit jemandem, der davor, der ist halt irgendwie 15 und sagst so, übrigens, guck mal, das sind Disketten. Dann sagt er, was ist denn die Diskette? Keine Ahnung. So, das ist irgendwie kurios und verrückt. Ja. Man kann sich das kaum vorstellen. Aber was sagt mir das jetzt? Ja. So. Apropos Dinge, also vielleicht schließen wir das mal ab mit unserem Rundgang. Ja. Apropos Dinge, hattet ihr denn Lieblingsdinge in diesem Museum? Außer den Werner? Außer dem Dampfer Werner, das war schon ein großes Ding, aber war auch ein Ding. Also vielleicht kann ich was sollen wir zum Fazit kommen? Nee, ja, wollte noch kurz nach den Dingen. Also Lieblingsdinge, ich fand ja ganz am Anfang in der Kogge, fand ich den Piraten ziemlich gut. Diesen Kopf? Ja, ja, dieser Kopf, weil da wurde nämlich in so einer Vitrine, wurden nämlich so Schädel gezeigt, so aufgespießte Schädel. Und das finden Sie gut, ne? Ja, es war endlich mal ein bisschen Splatter irgendwie dabei, weil, ja genau, in Hamburg natürlich auch sehr viele Seeräuber hingerichtet worden sind. Und genau, dieser Schädel war auch so ein Rekonstruktionsprodukt, ne? Also man hat auf mit Hilfe von, ich weiß nicht, wie man das Verfahren nennt. Genau, von einem Schädel halt sozusagen das richtige Gesicht und den richtigen Kopf und so weiter einer Person rekonstruieren. Dann konnte man da auf einmal so einen Piraten sehen mit so einer Zahnlücke vorne und so. Das fand ich spannend. Und was ich auch noch gut fand, war der Schlüssel vom vom Hintereingang vom Star Club. Ohne den Schlüssel wären die Beatles nie aufgetreten. Ja. Ja. Hätte es den Schlüssel nicht gegeben, dann hätten die vor verschlossener Tür nicht gegeben, gestanden. Wir wollen hier rein. Und die haben ja später auch auf dem Dach da gespielt. Da haben sie wahrscheinlich jetzt auch nicht reingelassen worden. Hattet ihr noch, habt ihr noch so Highlight-Objekte? Außer Werner. Ich hätte noch was. Und was ich nämlich toll fand, war, als es um diesen Brand in der Stadt ging, und da war so Polizeifeuerwehr Ausrüstung und so weiter aufgebaut und gegenüber an der Wand waren aber Objekte, die quasi aus der Zeit dieses Brandes stammen. Ja. Und da waren zum Beispiel so Tassen und Gläser, die halt durch die Hitze geschmolzen untereinander. Und da stand auch so, dass die so als Devotionalien dann auch verschenkt und verkauft worden sind und die Leute wollten Sachen von damals haben, so als Andenken. Und das fand ich faszinierend, weil das halt wirklich, das hat diesen Pompeji-Effekt irgendwie. Da wird halt Dinge, die, also wirklich an einem Tag, zu einem bestimmten Moment passiert sind, so richtig konserviert. Und wir sehen das heute und wir wissen, das ist quasi der historische Beweis dafür, dass das wirklich passiert ist. Ja. Finde ich faszinierend. Da ist wieder kalten Rückraum runtergelaufen, ne? Also bis jetzt schon. Ja, das sind auch echt, das war stimmt, das waren gute Objekte. Das war auch wieder was, so ein Objekt, wo man sagt, ja, das ist ein tolles Objekt und das erzählt eine Geschichte. Aus sich heraus. Ja, einfach. aus sich heraus. Ja, was war mein Lieblingsobjekt? Hast du noch was? Ich finde, also mich haben ja total diese Dioramen fasziniert von Anfang an und auch durchweg, da war so eine Werft und alles diese kleinen Dings. Das sind natürlich keine Objekte in dem Sinne. Aber ich finde es ein ganz tolles Mittel gewesen, um Geschichte zu erzählen. Das stimmt allerdings, da würde ich dir voll und ganz zustimmen. So würde ich auch mein Fazit beginnen. Na, mach mal. Also was heißt mein Fazit? Also beginn mal. Also genau. Deine Bewertung. Also, Bewertung auf einer Skala von 1 bis 10. Nein, sag mal dein Fazit. Eine 15. Ich fand diese ganze Sache mit den Modellen und den Dioramen und so, ist so ein großes Fund, was dieses Museum hier irgendwie im Besitz und auch in der Ausstellung hat. Und wenn jetzt die Info ist, dass sie auch bald ihre Ausstellung überarbeiten, dann würde ich mir echt wünschen, dass sie da irgendwie viel von erhalten. Weil ich kann das nur so wiedergeben, wie du, oder gar nicht so richtig genau so wiedergeben, wie du das am Anfang gesagt hast, Martha. Also mir macht das auch mal total viel Freude, irgendwie mich in so kleine Szenerien irgendwie reinzufinden. Und da ist so viel, auch so Potenzial, um irgendwie Sachen zu erklären, irgendwie drin. Ne? Das fand ich irgendwie ganz cool. Auch diese begehbaren Möglichkeiten, ob es jetzt der Dampfer ist, die Kogge oder irgendwie dieses Studentenzimmer oder was auch immer, das fand ich auch alles geil. Ich glaube, irgendwie den Hauptkritikpunkt haben wir irgendwie schon gesagt, ist halt so, es ist so ein bisschen die Frage, was hat das mit uns zu tun oder so, oder welche Perspektive nimmt die Ausstellung eigentlich ein oder hat die auch eine Meinung oder so, das gibt's irgendwie nicht. Und das wäre halt cool, wenn sie die neue Dauerstellung so in die Richtung bringen würden. Und also, keine Ahnung, ich würde sagen, ich meine, wir sind jetzt gerade von Berlin hier hingefahren, irgendwie schön, was war das, 1,5 Stunden oder so. Wenn man immer mal in Hamburg ist, dann kann man hier ruhig auch mal echt reingehen, wenn man halt auch Bock hat, sich irgendwie geschichtlich mit Hamburg auseinanderzusetzen. Also, why not? Ja. Nee, ich schließe mich da an. Ich sage jetzt nicht immer nochmal das, was ich gesagt habe, was du gesagt hast. Ja, sag mal was anderes. Ich sage mal was anderes, aber ich meine das Gleiche. Also man kann ja auf jeden Fall hingehen. Ich finde es ein bisschen schwierig, ungeführt, also ohne viel Vorwissen, weil ich wäre da lost, glaube ich. Das ist halt ganz subjektiv. Aber bitte Texte. Ich habe mir ehrlich gesagt, muss ich zugeben, keinen einzigen erwachsenen Text durchgelesen. Nur den zum Kolonialismus, weil ich einfach wissen wollte, was steht da drin im Gegensatz zu dem Kindertext. Und werde ich auch nicht, weil schon allein diese kleine Schrift und dieses viel, dass es einfach so viel ist, das hat mich total abgestoßen. Und deswegen habe ich vielleicht auch viele Informationen gar nicht bekommen, die ich gebraucht hätte, wenn ich jetzt nicht so zwei schlaue Museumskäfer mit dabei gehabt hätte, die mir immer wieder gesagt haben, was irgendwie ein Taler bedeutet oder geschüttelt mit dem Kopf. nein, es ist ja wirklich so. Also ich wäre lost, wenn ich jetzt nicht viel Vorwissen oder andere Leute, die mir was erklären, da gehabt hätte, weil Texte hätte ich mir nicht durchgelesen, leider. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Überarbeitung, also auf die neue Dauerausstellung, weil ich glaube, da das wissen die auch mit den Texten. Oder das wisst ihr auch. und ich hoffe so sehr, dass wir Werner wiedersehen können und dass wir Wenn der nicht hier ist, dann komme ich nie wieder hin. Genau. Und dass wir die ganzen anderen Dinge nochmal wiedersehen können. Und das alles, was so ein Erlebnis ist. Also alles, was die Stadtgeschichte erlebbar macht. Ja. Das wünsche ich mir in der neuen Dauerausstellung auch. Und das war schön hier. Ja. Ich schließe mich da an. Ich hatte ganz viel Spaß. Also wirklich, das war so richtig mal wieder ein Museum. Also im positiven Sinne. Stimmt, sind eigentlich auch Säulen hier dran? Gibt es auch eine Säule? Es gibt auf jeden Fall eine schöne Freitreppe. Ja, aber richtig so, es ist ein schönes, altes, großes Haus. Hm. Man geht da rein, es gibt super viel zu sehen, es ist unterschiedlich. Teilweise riecht es auch nach Museum. Ja. Der Boden quietscht mal so ein bisschen. Das ist halt dieses, auf der einen Seite dieses furchtbar altbackene Bild vom Museum, was wir haben. Gleichzeitig aber dann auch wieder schöne neue Sachen, coole Inszenierungen drin. Ich fand auch, da haben wir gleich drüber gesprochen, es gibt diese Ecke zu den Piraten und da haben sie einfach so einen Holzsteg mal mitten in den Flur gebaut. Mhm. Braucht man nicht an sich. Aber du läufst also drüber und sofort bist du in so einer Piratenszenerie. Das ist so Kleinigkeiten so. Und das macht mir irgendwie Spaß. Da ändert sich dann auch mal der Raum einfach. Irgendwo läuft Musik, woanders ist das Licht mal ein bisschen unterschiedlich. Und da macht mir so dieses, das ist so ein Erlebnis, was Martha gerade schon meinte. Da hatte ich richtig Spaß. Und tatsächlich diese inszenierten Räume sind für mich das Highlight des Ganzen. Jeder Raum ist anders. Man weiß nicht, wie der nächste aussehen wird. Was ich mir halt noch wünschen würde, ist, dass sie tatsächlich es schaffen, vielleicht die Sachen so ein bisschen mehr zu kombinieren oder in Beziehung zueinander zu setzen. Also zum Beispiel, der Jörg nimmt hier Schüler auseinandernehmen. und zum Beispiel mal die Objekte, die dort quasi um diese Stadtmodelle gruppiert sind, mit den Dingen auf dem Stadtmodell in Beziehung zu setzen. Mhm. Also was weiß ich, vielleicht auch das und das haben wir da und da gefunden auf dem Stadtmodell. Oder das wurde hier und dort zum Beispiel eingesetzt, sowas mehr zu machen. Mhm. Und was ich mir auch noch wünschen würde, ist, dass sie sich ein bisschen mehr zutrauen, noch auf Highlight-Objekte zu setzen. Also wir hatten ja dieses eine, ich nenne es mal Bild, das aber eigentlich so eine mechanische Apparatur war, wo eben Sachen sich drauf bewegen. Das war so ein Schätzchen, habe ich noch nie gesehen, so in der Form. Mhm. Und ich dachte so, könnt ihr das bitte irgendwie zentraler aufstellen, ein bisschen mehr markieren, einen Sticker dran machen, damit ich weiß, das ist das Ding, musst du dir anschauen. Stimmt, das stand eigentlich nur so mitten im Gang, um sozusagen den Zugang zu der Eisenbahn zu verhindern. Ja. So. Ja. Und um da einfach mal zu gucken, was sind denn die 10, 20 Dinge, die ich hier gesehen haben muss? Und das würde mir, glaube ich, noch ein bisschen helfen, mich dann zu orientieren im Haus. Aber ich glaube, tatsächlich, so wie Jörg das gesagt hat, wenn es auch schönes Wetter ist, dann nochmal und der Innenhof vielleicht auch geöffnet, Café ganz bestimmt. Dann ist das echt da kann man einen schönen Tag oder einen Nachmittag einfach hier drin verbringen, auch mit Kindern übrigens, die können dann in diese Räume auch reinschauen, die können hier auf den Dampfer gehen und so. Ich glaube, da gibt's echt viel zu sehen. Yes. Ja. Dann hätten wir ja sozusagen das Museum für Hamburgische Geschichte abschließend besprochen. Genau. Mehr oder weniger. Was ist jetzt? Was bleibt jetzt eigentlich noch übrig? Jetzt geht immer Matthias' Part, wie man uns erreichen kann und so, kommt jetzt. Ja? Ja, willst du den schon machen? Bist du schon ich ganz heiß? Ich habe nur gerade so überlegt, also ich fand, dass unser Hamburg-Ausflug ist ja noch nicht ganz rum. So. Ach so. Ja. Aber ich fand das jetzt schon ganz toll. Und das ist jetzt quasi der Auftrag an die anderen Hamburger Museen, jetzt zu sagen, yeah, wie cool diese Museumskäfer, mega, yeah, die kommen, das will ich Hamburg auch bei mir haben. Ja, gerne. Dann sagt nämlich Bescheid, dann kommen wir auch zu euch. Ja. Dann setzen wir uns bei euch hin und quatschen auch gern mit euch. Und ansonsten nehmen wir auch gern bei euch eine Folge auf. Genau. Und hier, ne, eine unserer Abteilungen heißt ja Museum Bug Consulting. Ne? Wink, wink, nudge, nudge. Wisst ihr Bescheid, liebe Museen. Genau. Und ja, wo findet ihr die ganzen Infos, wenn ihr uns erreichen wollt? Auf museumbug.net findet ihr uns. Das ist unsere Webseite. Findet ihr alle Folgen. Ihr könnt gucken, um was es da geht. Ihr findet die Downloads. Ihr findet auch die Anmeldemöglichkeit zu unserem Newsletter, die euch die Wartezeit so ein bisschen verkürzt, dann auch bis zur nächsten Folge jeweils. Dann findet ihr uns bei Twitter. Als Museum Bug Cast sind wir da zu finden. Da könnt ihr uns schreiben, da könnt ihr uns folgen, da könnt ihr uns ansprechen. Und das war's, weil den ganzen anderen Krempel machen wir nicht. Nee. Ist komisch, ne? Machen wir den ganzen Krempel nicht. Es würde ja auch in Arbeit ausarten. Wir wollen das ja auch nicht zu einer Arbeit. Nee. Also. Jetzt müssen wir uns erstmal schön. Jetzt beginnt ja eigentlich der, der zweite Teil. Der zweite Teil, jetzt werden wir mal hier rausgehen. Vergnügen wir uns ein bisschen. Und dann werden wir uns ein bisschen vergnügen. Wir tauchen jetzt in den Moloch ein, den er sich Hamburg nennt. Ja, das wird schön. Alles klar. Insofern würde ich sagen, war das wieder eine sehr schöne Folge mit euch ein beiden. Ein schöner Besuch. Ja, ich freue mich auf den nächsten Ausflug. Und dann sagen wir einfach tschüss. Ja. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.